Fundgabe 5091. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.03.1951. Geistige Gemeinschaft. Vereintes Wirken. Eine geistige Gemeinschaft kann sehr viel Segen stiften, denn sie verbreitet mein Evangelium in Worten und in der Tat. Eine geistige Gemeinschaft nenne ich aber nicht Mitglieder eines organisatorischen Zusammenschlusses, sondern nur Menschen, die in geistiger Verbundenheit das gleiche Ziel anstreben, der Wahrheit und also mir nahe zu kommen und die ihre Mitmenschen gleichfalls mir zuführen wollen. Denn Organisationen können auch bestehen ohne wahrhaft geistig strebende Mitglieder, und nur das geistige Streben erkenne ich an als rechtes Verlangen nach mir. Der Zusammenschluss von Menschen, die sich ernsthaft austauschen über geistige Themen, die im Herzen eine stille Liebe zu mir tragen und die Verbindung mit mir ersehnen, ist eine geistige Gemeinschaft, wie sie mir wohlgefällt. Und mein Segen wird stets auf diesen Menschen ruhen. Und jegliche geistige Arbeit derer wird gesegnet sein. Wo sie zusammen sind, da weile auch ich mitten unter ihnen und gebe ihren Gedanken die rechte Richtung. Ich schalte mich selbst in die Gespräche ein, mich äußernd durch einen mir besonders ergebenen Menschen, der nun gewissermaßen belehrend auf die anderen einspricht und auch stets anerkannt werden wird, weil die anderen es fühlen, dass es mein Wirken ist, weil sie sich angesprochen fühlen und von der Wahrheit dessen überzeugt sind, was sie hören. Eine geistige Gemeinschaft wird mir immer große Dienste leisten, denn der Erfolg ist stets größer, als so ein einzelner Mensch nur arbeitet für mich und mein Reich. Doch jeder Einzelne soll wieder Anhänger für mich zu gewinnen suchen. Jeder Einzelne soll streben, die geistige Gemeinschaft zu vergrößern und mir immer neue Arbeiter zuführen, weil viele Schnitter gebraucht werden in der letzten Zeit, weil noch eine Arbeit zu vollbringen ist, die vollsten Einsatz aller Kraft erfordert und die überaus notwendig ist, ehe das Ende kommet. Gemeinsam könntet ihr große Erfolge erringen, denn ein Einzelgänger wird von den Mitmenschen stets mit misstrauischen Augen betrachtet und seinen Worten wird wenig Glauben geschenkt. Doch so sich ihm andere Gleichgesinnte anschließen, gewinnt alles an Bedeutung, was er redet und tut. Darum suchet, gleichgesinnte Menschen zu finden, die auch das gleiche Streben haben, mir zu dienen und sich erlösend zu betätigen auf Erden in der letzten Zeit vor dem Ende. Ihr werdet selbst viel dadurch gewinnen, wie ihr aber auch immer neue Seelen gewinnen werdet, die ihr mir zuführen, die ihr vorbereiten könntet für ihre Mission, Mitarbeiter zu sein für mich und mein Reich, denen ihr das Evangelium künden könntet, auf dass sie es weitergeben allen, die in geistiger Not sind. Was dem Einzelnen nicht möglich ist, werden mehrere erreichen. Sie werden leichter Glauben finden und von mir jederzeit gestärkt werden, denn ich segne alle, die mir dienen. Amen.